Hi, my wonderful friends and supporters all over the world. Hallo, meine wundervollen Freunde und Unterstützer auf der ganzen Welt. We are opening more channels all the time. Wir sind ständig dabei, neue Kanäle zu öffnen. Don't even know in how many languages we already spread these devotionals. Wir wissen nicht einmal, in wie viele Sprachen wir diese Andachten verbreiten. I've heard that somebody translates it into Spanish and into Russian and into French. Ich habe gehört, dass sie ins Spanische, Russische und Französische übersetzt werden. And probably in other languages we don't even know. Und wahrscheinlich auch in andere Sprachen, wovon wir gar keine Kenntnis haben. Let's fill the world with the goodness of God. Füllen wir die Welt mit der Güte Gottes. So look what Paul continues to say in verse 24. Schau, wie Paulus in Vers 23 weiterfährt. This is so cool. Das ist so cool. Put your heart and soul into every activity you do. Legt eure Herzen und eure Seelen in jede Aktivität, die ihr tut. He's still talking to the employees. Er spricht immer noch zu den Angestellten. Put your heart and soul into everything you do. Legt euer Herz und eure Seele in jede Aktivität, die ihr tut. Listen, there are people who think that I am an intense person. Es gibt Leute, die meinen, dass ich eine intensive Person bin. I have somebody living in my house translating for me who thinks so. Jemand, der in meinem Haus wohnt und für mich übersetzt, denkt so. I have somebody who sleeps in my bed with me who thinks so. Ich habe eine Person, die in meinem Bett schläft und so denkt. But you tell me. Du sagst mir. To put your heart and your soul into every activity you do. Does it sound intense or does it sound just like living your life? Ob es intensiv klingt, wenn du dein Herz und deine Seele in jede Aktivität steckst, oder ob es nur bedeutet, einfach so dein Leben zu leben. Think about it. Denk darüber nach. Paul is literally telling us through the Holy Spirit that we have to live lives intense. Paulus sagt uns wortwörtlich durch den Heiligen Geist, dass wir unser Leben intensiv leben müssen. Think about it. Denk darüber nach. If you would put your soul and your heart in every activity you do in your employment, wenn du dein Herz und deine Seele in jede Tätigkeit stecken würdest, die du als Angestellter machst, you would make the company of your boss better. Würdest du das Unternehmen deines Chefs besser machen? You would please God. Du würdest Gott gefallen. And you would go home at the end of the day with a sense of satisfaction. Und du würdest am Ende des Tages mit einem Gefühl der Zufriedenheit nach Hause gehen. Because you've obeyed God. And you've done your boss well. Weil du Gott gehorcht und deinem Chef gut geholfen hast. But Paul is telling us why. Paulus sagt uns, warum. He says, as though you were doing it for the Lord himself and not merely for others. Er sagt, als würdest du sie für den Herrn selbst tun und nicht nur für andere. Look, schau. When I worked in a restaurant for a period of my life when I lived in America, als ich eine Zeit lang in Amerika in einem Restaurant gearbeitet habe, I made this scripture my motto. Machte ich diese Bibelstelle zu meinem Motto. I would walk up at every single table in the restaurant and I would say in my heart, Jesus, I'm going to serve you dinner tonight. Wenn ich im Restaurant jeweils zu den einzelnen Tischen ging, sagte ich in meinem Herzen, Jesus, heute serviere ich dir das Essen. I put my soul and heart into being a waiter. Ich war mit Herz und Seele Kellner. So, all the people, all the guests who would come to the restaurant eat, who I served. Alle Gäste, die zum Essen kamen und die ich bediente. They were so impacted just by the service. Waren vom Service so angetan. But I've never been trained as a waiter. Ich habe nie eine Ausbildung zum Kellner gemacht. There was a fine dining Italian restaurant and a whole lot of people said, I want that Austrian guy to be my waiter. Es war ein erstklassig geführtes italienisches Restaurant und viele Leute sagten, ich will, dass dieser Österreicher mein Kellner ist. One guy called the boss and said, ein Gast rief den Chef und sagte, he says, I travel for work all over the United States of America. Ich reise für meine Arbeit durch die ganzen Vereinigten Staaten von Amerika. And I always eat in fine restaurants. Und esse immer in guten Restaurants. But I've never seen a waiter like this Austrian guy. Aber ich habe noch nie einen Kellner erlebt wie diesen Österreicher. So what's the secret? Was ist also das Geheimnis? Is the secret Reinhard is a great waiter? Ist das Geheimnis, dass Reinhard ein großartiger Kellner ist? The secret is that I put my heart and soul into every activity. Doing it for Jesus, not for people. Das Geheimnis ist, dass ich bei jeder Tätigkeit mit Leib und Seele dabei bin und sie für Jesus mache, nicht für Menschen. So when I record devotionals, wenn ich Andachten aufnehme, I'm in reality not recording them for you, I'm recording them for Jesus. Nehme ich sie in Wirklichkeit nicht für dich auf, sondern für Jesus. Whatever I do, it's service for my beloved bridegroom who gave everything for me. Was auch immer ich tue, es ist ein Dienst für meinen geliebten Bräutigam, der alles für mich gegeben hat. And Paul said, that's how employees have to be. Don't just do it for others. Und Paulus sagt, So muss man als Angestellter arbeiten. Tu es nicht nur für andere Menschen. You know, recently I talked to Murillo, who is leading our ministry. Kürzlich habe ich mit Murillo gesprochen, der unseren Dienst leitet. And I was so deeply impacted how excellent he serves. Und ich war so tief beeindruckt, wie hervorragend er dient. And I just wanted to thank him. Und ich wollte ihm einfach nur danken. But do you know what he said to me? Aber weißt du, was er zu mir sagte? He said, Reinhard, this Bible verse is the Bible verse I live by. Er sagte, Reinhard, dieser Bibelvers ist der Bibelvers, wonach ich lebe. No wonder he works so excellent and serves so well. Kein Wunder, dass er so exzellent arbeitet und so gut dient. He said, every day when I go to work, he said, this is what I live by. Er sagte, dass jeden Tag, wenn er zur Arbeit fährt, nach diesem Grundsatz lebt. Think. Überleg mal. What would happen if we Christians would do everything for the Lord and never just for other people? Was würde passieren, wenn wir Christen alles für den Herrn tun würden und nie nur für die Menschen? That means we don't even need to be thanked for by anybody. Das heißt, dass uns nicht einmal jemand dafür danken muss. Nobody has to applaud us or tap us on the shoulder. Niemand muss uns applaudieren oder auf die Schulter klopfen. Because we do it not for man only, we do it for the Lord. Weil wir es nicht für Menschen tun, sondern für den Herrn. Now, how can you do anything for the Lord without putting your heart and soul into it? You tell me. Wie kannst du etwas für den Herrn tun, ohne mit deinem Herzen und deiner Seele dabei zu sein? If you have understand only 20% of the new covenant, wenn du nur 20% des neuen Bundes verstanden hast, then I cannot understand how you do things for the Lord unless it's wholeheartedly. I don't understand. Dann kann ich nicht verstehen, wie du etwas für den Herrn tun kannst, wenn du es nicht von ganzem Herzen tust. Das kann ich nicht verstehen. What he did for us was so deep and cost him so much. Was er für uns getan hat, war so tiefgreifend und hat ihn so viel gekostet. We cannot do things for him only with half a heart. We can't. Wir können nicht nur mit halbem Herzen etwas für ihn tun, das können wir nicht. And that's what Paul is trying to explain to the people in Colossae. Und das versucht Paulus den Leuten in Kolossea zu erklären. Guys, you are not going to work for your boss, neither do you go to work to earn money. Leute, ihr arbeitet weder für euren Chef noch für euer Geld. You're going to work to serve Jesus, therefore put your whole heart and soul into it. Ihr arbeitet für Jesus, deshalb legt euer ganzes Herz und eure ganze Seele hinein. Oh, I desire that every Christian would be intense in the way they work. Ich wünsche mir, dass alle Christen so intensiv ihrer Arbeit nachgehen. Not as workaholics, but as serving the one who redeemed. Nicht als Arbeitssüchtige, sondern als Diener unseres Erlösers. Think about that. Denkt darüber nach. And become a radical employee that shows the goodness of God. Und werde ein radikaler Angestellter, der die Güte Gottes zeigt. See you tomorrow. Bis morgen.